Der Adler ist besser gezeichnet und wirkt dreidimensionaler. Auch der Schulranzen ist schöner. Trotzdem kann ich nichts mit ihnen anfangen. Ich stecke sie in die Handtasche meiner Mutter. Jörg Richter bittet uns, Platz zu nehmen. Sein Büro ist groß, größer als die Zimmer, die ich bisher hier gesehen habe. Größer noch als das Zimmer von Frau Lerch. An der Wand hängen teure Bilder, die Möbel sind prächtig. Hier drinnen lässt es sich aushalten. Na, Benjamin, schon gespannt, dein Zimmer zu sehen, fragt Herr Richter und hebt seine Stimme. Ich überlege, wie ich antworten soll. Lange sage ich nichts. Dann entflieht meinen Lippen ein sprödes Ja. Meine Mutter tippt mich an. Naja, ich habe den Brief vergessen. Zögernd ziehe ich ihn aus der Tasche. Ich habe ein paar Zeilen an Sie geschrieben, sagt meine Mutter an den Internatsleiter gewandt. Sie sind sehr wichtig. Und da mein Sohn nur selten darüber spricht, hielt ich es für das Beste, Ihnen zu schreiben. Wie jedes Mal. Egal, an welcher Schule ich bin, hält es meine Mutter für das Beste zu schreiben. Zu schreiben, als ob man so seine Probleme beseitigen könnte. Nun gut. Langsam gehe ich zu dem großen Schreibtisch hinüber, hinter dem Richter sitzt. Wie fast alles hier ist er aus Holz, pechschwarz noch dazu. Er ist spärlich bedeckt. Am Rand steht ein Computer. Das Logo der Schule, der Adler mit Schulranzen, ist in den Tisch eingraviert. Er ist nur schwer zu erkennen, doch ich sehe ihn gut. Ich werfe einen Blick auf den Briefumschlag. Betrifft Halbseitenlähmung meines Sohnes Benjamin Lebert, ist darauf zu lesen. Wie oft schon habe ich diesen Umschlag in die Hand eines Lehrers gedrückt. Bestimmt schon ein Dutzend Mal. Jetzt tue ich es wieder. Jörg Richter greift hastig nach dem Umschlag. In seinen Augen blitzt Neugierde. Er öffnet den Brief. Zu meinem Entsetzen liest er laut vor. Seine Stimme ist klar und verständnisvoll. Sehr geehrter Herr Richter, mein Sohn Benjamin hat seit seiner Geburt einen Halbseitenspasmus links. Das bedeutet, die Funktion der linken Seite seines Körpers, speziell von Arm und Bein, ist eingeschränkt. Praktisch bedeutet dies, er kann feinmotorische Arbeiten, wie Schuhe binden, mit Messer und Gabel umgehen, geometrische Figuren zeichnen, mit der Schere umgehen, etc. nicht oder nur eingeschränkt durchführen. Außerdem hat er dadurch Probleme beim Sport, kann nicht Fahrrad fahren und hat bei allen Bewegungen, die den Gleichgewichtssinn betreffen, Schwierigkeiten. Ich hoffe, Sie können ihn dadurch unterstützen, indem Sie diese Dinge berücksichtigen. Vielen Dank, mit freundlichen Grüßen, Jutta Lebert. Wieder Spezi. Als das letzte Wort gesprochen ist, schließe ich die Augen. Ich sehne mich an einen Ort, wo Erklärungen nicht vonnöten sind. Langsam gehe ich zu meinen Eltern zurück. Sie stehen am Rand des Büros und halten sich die Hände. Man sieht, sie sind zufrieden, die Dinge geklärt zu haben. Jörg Richter schaut auf. Er nickt. Wir werden Benjamins Handicap berücksichtigen, sagt er. Keine Fragen. Wir gehen hoch in mein Zimmer. Es befindet sich im ersten Stock. Der Weg dorthin ist nicht weit. Er führt durch einen langen, hölzernen Gang, der in einer langen, hölzernen Treppe mündet. Die Wände sind schneeweiß. Wir folgen dem Internatsleiter bis nach oben. Ich halte die Hand meines Vaters. Bald schon kommen wir in einen neuen Gang. »Hier bist du ab sofort zu Hause«, sagt Jörg Richter. »Die Wände sind nicht mehr weiß, sondern gelb. Ein liebliches Gelb soll es wohl sein, doch es verfehlt seine Wirkung. Der Boden ist mit grauem Linoleum ausgelegt, eine Farbe, die nicht mit dem Gelb der Wände harmoniert. Der Gang ist leer, die Schüler sind noch nicht aus den Weihnachtsferien zurückgekehrt. Neben einem der Fenster ist ein Schild angebracht. Dieser Gang ist in Obhut des Erziehers Lukas Landorf, ist darauf zu lesen. Alle Abmeldungen für Einkäufe im Dorf sowie Erhalt von Taschengeld, Bestimmung der Bettgezeiten und Erlaubnisse jeder Art gehen von ihm aus. Lukas Landorf ist in Zimmer 219 anzutreffen. Herr Richter deutet auf das Schild, er zwinkert. Lukas Landorf wird auch dein Erzieher sein, sagt er. Er wird dir bestimmt gefallen, er ist selbst neu hier. Leider kehrt er erst in 2 Stunden aus den Ferien zurück. Aber ich bin sicher, du wirst noch lange genug mit ihm zu tun haben. Ich sehe mich nach meinem Vater um. Er steht hinter mir, seine Statur ist mächtig. Er strahlt Stärke aus. Ungern lasse ich ihn jetzt gehen. Meine Mutter ist schon in das Zimmer gelaufen, ich gehe ihr nach. Das Zimmer ist klein, im Prospekt hat das anders ausgesehen. Der hellbraune Parkettboden ist brüchig, man erkennt vereinzelte Löcher. Jeweils an eine Zimmerwand ist ein Bett gequetscht. Beide Betten sind alt, Bauernstil. In der Mitte steht ein großer Schreibtisch mit 2 Stühlen. Auf einem liegt ein Kissen mit dem Adler-Emblem. An der Wand 2 Schränke. Der eine verschlossen, der zweite wird wohl für mich gedacht sein. Ansonsten gibt es noch 2 Nachtkästchen und 2 Ablageschränke, die voraussichtlich als Bücherregal verwendet werden sollen. Voraussichtlich. Die Wände sind weiß. Nur über dem linken Bett hängen Poster. Die meisten von ihnen fallen in den Bereich Sport und Computerspiele.